Programm steht heute ein Stück von Max Gundermann, Terminkalender. Obwohl das Hörspiel mittlerweile 35 Jahre alt ist. Fritz Schröder-Jahn inszenierte es 1953 für den NWDR Hamburg. Hat es nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Hören Sie nun mit der Musik von Siegfried Franz, Terminkalender von Max Gundermann. Alles beginnt bei der Direktion. Auch diese Geschichte. Bitte kommen Sie mit, sehen wir uns den Betrieb mal an. Der Direktor sitzt an seinem Schreibtisch, anscheinend hat er es eilig. Ja, wer ist schließlich nicht eilig heutzutage? Terminkalender, Fräulein. Schnell. Ja, sofort, Herr Direktor. Wann habe ich noch eine halbe Stunde verfügbar? Heute nicht mehr. Morgen Vormittag ist die Besprechung mit Herrn Geheimrat von Holsen. Übermorgen? Am 17. Vormittag alles besetzt. Nachmittags? 14.30 Uhr Besichtigung des Neubaus, 15.10 Uhr Fertigungsbericht Oberingenieur Bergmann, 15.30 Uhr Besprechung Rechtsanwalt Kempmeier, 16.30 Uhr... Stopp! Die Besprechung mit Kempmeier wird länger dauern. Terminklage, danach kann ich nichts mehr einschieben. Am Der 18. Fertigungsbericht von Bergmann hat bis zum 18. Zeit. Also, am 17. 15.10 Uhr. Sagen Sie den Herrn Bescheid und ändern Sie es im Terminkalender. Jetzt bitte zwei Etagen tiefer. Rechts der Paternoster, bitte die Tür links. Buchhaltung. Döring. Listen sind nicht vollständig. Wie soll ich denn an meine Termine anhalten? Wo ist Lodenliste, Herr? Hier. Na, warum ist sie noch nicht abgegeben? Ich bin noch nicht fertig. Die Liste hätte doch vor einer Stunde fertig sein müssen. Ich hab mich schon so Dann müssen Sie sich eben noch mehr beeilen. Ich muss mich ja auch beeilen. Ich kann nicht auf die Listen warten. Ich hab zu viele Termine. Die Ärmste. Aber vielleicht ist im Ingenieurbüro mehr Zeit. Oberingenieur Zilius. Fertigungstermine müssen eingehalten werden. Maschine 2 war ausgefallen. Mit solchen Ausfällen muss man rechnen. Und wir machen hier schon Überstunden. Mit Überstunden allein ist das nicht zu schaffen. Wir brauchen mehr Leute. Ja, dann könnten wir es sicher schaffen. Müssen wir es schaffen. Die Fertigungstermine müssen eingehalten werden. Natürlich müssen Sie das. Da drüben der Zeichensaal. Sehen Sie die großen Fenster und die Reißbretter? Ich habe termingerecht abgeliefert. Aber nicht fehlerfrei. Halbe Arbeit ist nutzlos. Die Zeit hat nicht gereicht. Die Arbeit war zu schwierig. Die Zeit hätte reichen müssen. Sie arbeiten unkonzentriert. Ich hatte in letzter Zeit Sorgen zu Hause. Das ist keine Entschuldigung. Die Arbeit darf nicht unter dem Persönlichen leiden. Erdgeschoss links, Personalabteilung. Das ist sozusagen Ein- und Ausgang des Betriebes. Hier bewirbt man sich und hier wird man verabschiedet. Herr Altmann, ein älterer Mann, ist gerade dabei, sich zu bewerben. Ich habe nun so lange keine Arbeit gehabt, nicht wahr? Ich habe wenig Zeit. Weiter, bitte. Ja, und nun ist meine Frau... Das persönlich interessiert hier nicht. Ja, aber... Halten Sie mich nicht auf. Der Nächste, bitte. Ja, dann hier. Kriege ich dann Sagte ich schon 15 Uhr. Der Nächste, bitte. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Weiter, bitte. Die Zeit hat nicht gereicht. Die Zeit hätte reichen müssen. Wir machen Überstunden. Die Fertigungstermine müssen eingehalten werden. Ich habe zu viele Termine. Terminkalender, schnell! Ich habe keine Zeit. Ich habe zu viele Termine. Die Termine müssen eingehalten. Wir müssen unsere Termine einhalten. Wir haben keine Zeit. Terminkalender, schnell! Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Keine Zeit. Die haben alle keine Zeit. Die rennen alle hinter der Zeit her und lassen sich von der Zeit jagen. Und sie vergessen dabei sich und die anderen. Und doch beneide ich sie. Ich wollte, ich hätte auch mal so wenig Zeit. Ich wollte, ich müsste auch mal wieder rennen. Ich müsste auch mal wieder nicht, wie ich meine Arbeit schaffen soll. Bleiben Sie hier doch nicht vor der Tür stehen. Nein, nein, ich... Hier schon. Hier schon weiter. Wohin ich gehe, ist ja egal. Ich muss warten. Ich muss immer wieder warten. Wie lange warte ich eigentlich schon auf Arbeit? Länger als ein Jahr. Und noch immer nichts. Noch immer keine Arbeit. Und nun kann auch Anna nicht mehr arbeiten. Und Anna hat recht. Wenn du jetzt keine Arbeit willst, ist aus mit uns. Ja, dann ist aus mit uns. Und darum muss ich Arbeit kriegen gleich. Ich kann nicht mehr warten. Versperren Sie doch die Treppe nicht. Gehen Sie weiter. Ja, ich gehe ja schon. Ich hab's auch eilig. Ich darf nicht mehr warten. Ich darf keine Zeit mehr verlieren. Ich muss Arbeit kriegen. Anna kann nicht mehr arbeiten. Ich bin erledigt und du bist auch bald. Und was wird dann? Was wird dann aus den Kindern? Ja, was wird dann aus den Kindern? Aus den Kindern muss doch was werden. Jetzt werden sie nur jeden Tag elender. Und jeden Tag verloddern sie mehr. Ich muss sofort Arbeit kriegen. Ich kann keinen Tag mehr warten, keinen Augenblick mehr. Aber erst muss ich doch wieder warten. Ich muss auf Bescheid warten. 6 Stunden muss ich erst wieder warten. Lassen Sie bitte vorbei, ich hab's eilig. Ja, bitte, Fräulein. Ach, Fräulein Bernd. Ja? Ach, Herr Altmann. Arbeiten Sie jetzt hier? Nein, das nicht. Wie geht's Ihnen denn? Schlecht, keine Arbeit. Keine Arbeit? Ach. Und wie geht's zu Hause? Und auch schlecht, sehr schlecht. Meine Frau, das ist ja furchtbar, das tut mir leid. Ich komme gleich wieder, Herr Altmann. Ich muss nur noch zum Pförtner. Bitte warten Sie hier. Ja, ja, ich warte hier. Ja? Es wurde angerufen, hier wäre ein Telegramm für mich abgegeben. Ja, für Fräulein Behren. Ja. Bitte. Dankeschön. Was macht es nicht? Reisetermin vorverlegt, Ankomme 16.50 Uhr, halbe Stunde Aufenthalt erwarte dich am Zug, Heinz. Ach, und gerade heute. Aber ich muss es schaffen. Fräulein Behren? Ja? Ach so, Herr Altmann. Also, Sie arbeiten jetzt hier. Nein, aber ich möchte es gern. Ach, das wird schon klappen. Ich glaube nicht. Sie glauben nicht? Naja, ich habe nun mal kein Glück mehr. Ach, reden Sie sich doch das nicht ein. Warum sollten Sie keine Chance mehr haben? Ich bin wohl schon zu alt. Sie sind doch nicht so alt. Ja, ich leiste natürlich noch ebenso viel wie die Jungen. Sicher. Ja, mein Vater sagte ja auch immer, Altmann arbeitet für 3. Ja, Ihr Vater, wenn der noch lebte. Ja. Weil der kannte mich. Aber die hier, die kennen mich ja nicht. Allerdings. Können Sie hier nicht ein Wort für mich einlegen? Ich? Ja. Ich wüsste nicht, bei wem. Ich bin doch auch nur eine kleine technische Zeichnerin. Ich kenne weder den Direktor noch den Personalchef gut genug. Aber vielleicht mit dem Fräulein im Personalbüro. So eine blasse Blonde. Ach, Frau Lorenz, ja, die kenne ich sehr gut. Na, dann reden Sie doch mal mit ihr. Ich meine, wenn die mich nicht gleich aussortiert. Hätten Sie Aussichten? Ja, dann hätte ich schon Aussichten. Ich will gern mit ihr reden. Oh, bitte, tun Sie das. Aber Sie müssten es bald tun. Sobald ich Zeit habe. Würden Sie mir dann Bescheid sagen? Natürlich. Das Warten ist so schwer. Ja, ja. Ja, wo soll ich Ihnen denn Bescheid sagen? Ich bleibe hier in der Nähe vom Werk. Ich kann ja nicht nach Hause bei dem Regen. Das ist doch viel zu weit. Wir wohnen doch jetzt in unserer Gartenbude. In der Gartenbude? Ich könnte mich in 2 Stunden wieder bei Ihnen melden. Na gut, rufen Sie mich vom Pförtner aus an. Ich danke Ihnen vielmals, Fräulein Behren. Ach. Sie tun wirklich ein gutes Werk. Aber dafür brauchen Sie sich doch nicht groß zu bedanken, Herr Altmann. Das kostet ein paar freundliche Worte und ein paar Minuten Zeit. Ankomme 16.50 Uhr. Ach. Ja, jetzt muss ich aber schnell ins Büro fahren. Ankomme 16.50 Uhr. Du, was steht denn in dem Telegramm? Was Schlimmes? Nein, nicht Schlimmes. Mein Verlobter kommt auf der Durchreise hierher. Du bist ja Jeck, du bist verlobt? Nein, nicht richtig. Aber das ist ja auch gleich. Sei nicht böse, ich hab's eilig. Ich muss zum Chef. Herr Thomas, ich habe ein Telegramm bekommen. Ein Telegramm? Ist was passiert? Nein, aber mein Verlobter fährt auf Montage ins Ausland. Für 8 bis 9 Monate. Er ist heute auf der Durchreise hier. Eine halbe Stunde. Und wann? Kurz vor 5 könnte ich um 4 gehen. Haben Sie die Zeichnung fertig? Nein, noch nicht. Die Zeichnung müssen heute Abend fertig sein. Gewiss. Wenn Sie Ihre Arbeit bis 4 geschafft haben, können Sie gehen. Danke sehr. Aber bitte ganze Arbeit, fehlerfrei. Ich habe Ihretwegen schon Unannehmlichkeiten gehabt. Ich weiß. Wenn es nochmal vorkommt, kann ich Sie nicht mehr halten. Ich verstehe. Gut, unter diesen Bedingungen können Sie um 4 Uhr gehen. Dankeschön, Herr Thomas. hat er denn gesagt? Ich kann um 4 Uhr gehen, aber ich muss bis dahin die Zeichnungen noch fertig haben. Dann halte ich aber ran. Ja. Wenn ich nur wüsste, wo das Blatt mit den Angaben ist. Kannst du es nicht wiederfinden? Ich habe schon alles durchgesucht. Dann will weiter, halte ich ran. Ach, Gott, Mann. Wenn ich das nicht wiederfinde, dann bin ich aufgeschmissen. Du kannst dir doch die Angaben aus dem Büro holen. Nein, das kann ich nicht. Die Schlüssel zu den Schränken hat doch der Chef. Und zum Chef kannst du damit nicht gehen? Unmöglich. Hab doch schon zu viel auf dem Kerbholz. Ach so. Wer macht denn die Fertigung? Oberingenieur Zilius. Na, der kann dir die Angaben doch auch geben. Du hast recht, der kann mir auch helfen. Ich lauf mal schnell rüber zu ihm. Ankomme 16.50 Uhr. Halbe Stunde Aufenthalt. Erwarte dich am Zug. Herr Zilius! Was ist los? Ich muss Sie dringend sprechen, Herr Zilius. Stimmt was nicht? Schlimmer. Ich kann die Angaben für die zweite Ergänzungszeichnung nicht wiederfinden. Was heißt nicht wiederfinden? Ja, das Blatt muss abhanden gekommen sein. Ach, Sie haben es verbummelt. Ich weiß es nicht. Sie waren in letzter Zeit überhaupt sehr wenig sorgfältig. Ich hatte in letzter Zeit sehr viel um die Ohren. Das haben wir alle. Ja, natürlich. Aber werden Sie mir trotzdem helfen? Warum holen Sie sich die Angaben nicht aus dem Büro? Oh, ich kann dem Chef damit nicht kommen. Mhm. Ich kann es mir nicht leisten, nochmal aufzufallen. Mhm. Werden Sie mir helfen? Ja, werde ich. Oh, ich danke Ihnen sehr. Aber Sie müssten mir gleich helfen, Herr Zilius. Gleich? Ich weiß schon nicht, wie ich es mit meiner Zeit schaffen soll. Ich muss aber die Zeichnung um 4 fertig haben. Wieso 4 schon? Ich habe ein Telegramm bekommen, hier. Reisetermin vorverlegt, Ankomme 16.50 Uhr, halbe Stunde Aufenthalt, aber Heinz. Mhm, ein Liebestermin. Na gut, ich komme gleich. Aber erst muss ich noch mal in die Montagehalle und in die Buchhaltung. Oh, tausend Dank, Herr Zilius. Lassen Sie nur, wenn man helfen kann, hilft man schon. Sie hat Sorgen. Sie weiß noch nicht, was Sorgen sind. Wenn ich zur Buchhaltung gehe, werde ich doch noch mal anrufen. Hier ist Zilius. Na und? Es ist mir beim besten Willen nicht möglich, Ihnen heute Abend das Geld... Was denn? Sie wollen die Zahlung noch einmal rausschicken? Ja, kommt ja gar nicht in Frage. Bitte verstehen Sie doch... Nein, jetzt hört mein Verständnis auf. Um 18 Uhr ist das Geld da oder es erfolgt Anzeige. Mein letztes Wort. Dann hilft's nichts. Ich muss zur Dörin gehen. Herr Zilius! Was ist los? Die Fahrerleistung ist zu gering. Zu gering? Ja, viel zu gering. Überzeugen Sie sich selbst. Verflucht nochmal. Du hast einen Fehler gemacht. Aber nicht von uns. Ein Fehler in der Berechnung. Wahrscheinlich. Und ein dicker Fehler. Ach, schmeißt mir alles um. Sie müssen sich gleich darum kümmern. Wir können sonst den Termin nicht einhalten. Ja, ich weiß. Von 18 Uhr ist das Geld da. Ich komme sofort. Ich muss nur schnell noch in die Buchhaltung zu Frau Dürren. 18 Uhr ist das Geld da. Oder ist das Attest Anzeige? Ein letztes Wort. Das Attest. Ach, wenn ich das Attest noch nicht abgeben müsste. Auf jeden Fall will ich erst wissen, was Dr. Bauer geschrieben hat. Ich will wissen, was mir fehlt. Ich mache den Umschlag ganz vorsichtig auf. Frau Dürren? Bitte? Habe ich Sie erschreckt? Nein, gar nicht. Wollen Sie zu mir, Herr Zilius? Ja, und ich bin froh, dass Sie gerade allein hier sind. Warum? Ich habe Sorgen. Wer hat die nicht? Ich habe ganz große Sorgen. Ach so, Sie brauchen Geld. Ja. 500. 500? Nein, das ist nicht so einfach. Das weiß ich. 8 Tage habe ich schon versucht, woanders Geld zu kriegen. Aber nichts bekommen? Nein, nichts bekommen. Und jetzt? Jetzt sind Sie meine letzte Rettung, Frau Döring. Wollen Sie mir helfen? Ja, das hängt wirklich nicht von meinem Willen ab. In erster Linie doch. Vorschuss ist unmöglich? Ganz unmöglich. Aber es sind Provisionen für mich fällig. In 14 Tagen erst. Hat's nicht so lange Zeit? Ich muss das Geld sofort haben. Ich muss es heute noch haben. Heute noch? Ja, um 6 Uhr ist der letzte Termin für eine Schuldenzahlung. Ja, dafür gibt's immer noch einen allerletzten. Nein, in diesem Fall nicht. Ich musste was verpfänden, um mit dem Mann ist nicht mehr zu reden. Ach so. Frau Döring, ich hatte im Krieg alles verloren. Ich war lange Zeit ohne Anstellung. Ich habe eine große Familie. Ich weiß doch, dass Sie kein Leichtfuß sind, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen helfen könnte. Sie könnten mir doch für die Bewilligung eines Abkontos die Aufstellung meiner fälligen Provisionen machen. Ich sitze gerade heute furchtbar im Zeitdruck da. Sehen Sie sich mal meinen Terminkalender an. Hier. Die Aufstellung nimmt doch nicht viel Zeit in Anspruch. Und in diesem besonderen Fall... Sie sind nicht der Einzige, der mit Sonderwünschen kommt. Trotzdem, wenn es brennt, helfe ich. Gott sei Dank. Dann gehe ich also jetzt mit meiner Akkonto bitte zu Herrn Schneider. Nein, das wäre sehr ungeschickt. Ich mache das schon, wenn ich die Aufstellung fertig habe. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Mir sind ein paar Doppelzentner vom Herzen gefallen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ist gar nicht nötig. Wenn's brennt, helfe ich gern. Immer kommt noch was dazu. Ist zu viel für mich. Ich habe die Kraft nicht mehr. Das Attest. Ich will wissen, was mir fehlt. Wo habe ich das Attest? Ich muss letztendlich wissen, was mit mir los ist. Bedarf dringend der Schonung und Ruhe. Sofort Erholungsurlaub. Rapide Verschlimmerung des Leidens möglich. Gefahr einer Lähmung. Frau Döring! Bitte? Ich habe eben meine Frau angerufen, sie ist einverstanden. Ja? Ja, Sie könnten also morgen Ihren Urlaub antreten und ich würde Ihre Zeit dann 8 Wochen später nehmen. Oh, dann ist ja alles gut. Leider nicht. Ich war eben schon bei Herrn Hartwig. Was, und er will nicht? Ja, nein, er kann ohne Zustimmung des Direktors den Urlaubstausch nicht genehmigen und er will nun unseretwegen nicht extra zu Dr. Ellinger laufen. Ach, da müsste ich zu Herrn Dr. Ellinger gehen. Gehen Sie doch einfach zum Werkarzt. Zum Werkarzt? Warum? Ich denke, Sie fühlen sich nicht gut. Ich bin allerdings ziemlich abgespannt und überarbeitet, aber ich bin noch nicht krank. Und deshalb können Sie ihn doch um einen Attest bitten. Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich auf keinen Fall. Ich bin nicht krank. Tja, dann müssen Sie zu Herrn Dr. Ellinger gehen. Ja, das werde ich auch. Der Urlaubstausch muss aber bis zum Nachmittag geklärt sein. Ich werde mich gleich darum bemühen. Und Sie müssen alles zur Übernahme vorbereiten. Selbstverständlich. Ja, können Sie das noch schaffen? Ich werde es noch schaffen. Dringend Schonung und Ruhe. Ich muss es noch schaffen. Rapide Verschlimmerung des Leidens möglich. Gefahr einer Lähmung. Vorzimmerdirektor Dr. Ellinger. Fräulein Müller? Am Apparat. Fräulein Müller, hier ist Döring. Ich habe eine ganz große Bitte, liebe Müllerin. Ja? Ich müsste unbedingt heute noch Herrn Dr. Ellinger sprechen. In welcher Angelegenheit? Tja, das ist halb dienstlich, halb persönlich. Ich weiß nicht, ob Herr Direktor heute noch Zeit haben wird. Ja, aber es würde wirklich nur 5 Minuten dauern. Ich frage einmal. Bleiben Sie im Apparat, ja, bitte. Ja, danke. Ja? Herr Direktor, Frau Döring möchte Sie dienstlich 5 Minuten sprechen. Geht das heute noch? Eigentlich nicht. Das wäre sehr dringend. Na gut, 5 Minuten habe ich wohl noch übrig. Wann soll Frau Döring kommen? Sehen wir nachher. Erinnern Sie mich dran. Frau Döring kriegt Bescheid. Frau Döring? Ja, bitte? Frau Döring, es ist möglich. Oh, das ist ja schön. Wann? Ich rufe Sie wieder an. Danke. Herr Direktor? Ja? Frau von Leinburg. Lein? Aber ja, bitte sehr. Guten Tag. Das ist ja eine Überraschung. Eine liebe, gnädige Frau. Ich hoffe, keine unangenehme. Nun wollen Sie Beteuerungen hören, wie glücklich ich über Ihren Besuch bin. Nein, ganz gewiss nicht. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Darf ich Ihnen einen Cognac anbieten? Oder ein Likör? Danke, danke. Zigarette? Auch nicht, bitte, gar nichts. Ich bleibe nur einen Augenblick. Oh, haben Sie es denn so eilig? Ja, ich will gleich weiterfahren. Nach Neugrano. Neugrano? Ah ja, das Gut Ihrer Freundin. Ja, natürlich. Das ist nicht gerade das richtige Wetter für einen Landausflug. Oh, ich bleibe nicht lange dort. Ich will nur Onkel Steinitzer begrüßen. Erst mal wieder zu einem kurzen Besuch da. Steinitzer? Konsul Steinitzer? Ja, ja. Das ist Ihr Onkel? Aber nein, ich nenne ihn nur Onkel. Eine Gewohnheit aus der Kinderzeit noch. So. Sie sind ja zu beneiden. Warum bin ich zu beneiden? Wissen Sie nicht, welche Bedeutung Steinitzer in unserer Wirtschaft hat? Naja, so ungefähr. Na, immerhin werden Sie sich denken können, was ein so freundschaftliches Verhältnis zu ihm bedeuten kann. Ich verstehe, dass ich so eilig habe. Aber deshalb habe ich es doch gar nicht eilig. Deshalb nicht? Nein, ich habe es nur eilig, weil ich Ihnen nicht die Zeit rauben will. Aber Sie rauben mir doch keine Zeit. Wieso nicht? Haben Sie so viel Zeit? Natürlich nicht. Aber man darf sich weder von der Arbeit auffressen lassen, noch von der Zeit. Sehr vernünftig, wenn man es sich leisten kann. Man muss es sich leisten können. In einem Leben ohne Muße verliert man sich selbst. Allerdings. Trotzdem bleibe ich nicht lange hier. Ich kam ja nur zufällig vorbei und dachte mir, schau dir mal an, wie der Dr. Ellinger hinter seinem Direktionsschreibtisch aussieht. Ich fürchte auch nicht besser als im Clubsessel. Ich kann Ihnen nicht widersprechen, weil Sie jetzt wiederum in einem Sessel sitzen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss mich hinter meinen Schreibtisch setzen. So. Bitte. Ohne Kompliment. Ich finde, Sie sehen hinter diesem Schreibtisch so gut aus, dass Sie um diesen Platz kämpfen sollten. Wie meinen Sie das? Es könnte einmal, vielleicht sogar sehr bald, ein anderer dort sitzen. Ein anderer? Wie kommen Sie darauf? Es wurde darüber gesprochen. Wer hat darüber gesprochen? Ich hörte es en passant auf einer Gesellschaft, obwohl ich es sicher nicht hören sollte. Mhm. Ja, nun verstehe ich sehr vieles. Ich verstehe auch, warum ich morgen zum Geheimrat gebeten bin. Man ist sehr unzufrieden mit Ihnen. Ich weiß, seit längerer Zeit schon. Es geht um Ihre Position. Ja, mein Vertrag läuft ab. Sie müssten noch eine andere Chance haben. Das meinte ich auch. Ich hoffte auch, eine andere Chance zu haben. Aber es stellte sich leider heraus, dass es doch keine Chance war. Und nun... Haben Sie sich zwischen zwei Stühle gesetzt? Scheint so. Sie wissen jetzt, um was es morgen geht? Ja. Ich danke Ihnen für diesen Liebesdienst. Vera. Freundschaftsdienst, Dr. Ellinger. Und nun vergessen Sie niemals, dass dieser Besuch nur die Laune einer unbeschäftigten Frau war. Ich werde es nicht vergessen. Auf Wiedersehen. Ich bringe Sie zu Ihrem Wagen. Ich möchte jetzt eine Viertelstunde ungestört sein. Ja, ich hatte den Herren schon gesagt, dass Sie kommen können. Fragen Sie mich künftig in solchem Falle erst. Die Herren sollen warten. Ja. Übrigens. Bitte? Wir müssen heute länger arbeiten. Es kann sehr spät werden. Ja. Wimmeln Sie mir alles ab, was nicht dringend ist. Auch Frau Döring? Ich sollte Sie daran erinnern. Frau Döring. Man ist sehr unzufrieden mit Ihnen. Erinnern Sie mich später noch mal dran. Ich muss mich jetzt auf Wichtigeres konzentrieren. Sie wissen nun, um was es morgen geht. Es geht um Ihre Position. Hier ist Döring, Fräulein Müller. Sie wollten mir doch noch sagen, wann ich zu Herrn Dr. Ellinger kommen darf. Der Herr Direktor kann im Augenblick seine Zeit noch nicht übersehen. Ja, haben Sie... Haben Sie ihm denn nicht gesagt, dass er dringend ist? Doch, habe ich. Aber er hat direkt das Fall mit seiner Zeit sehr angeeckt. Was soll das heißen, dass nun fraglich geworden ist? Ich kann Ihnen nichts Bestimmtes sagen. Frau Döring ist bei Herrn Schneider. Wird sie wohl bald wieder hier sein? Nein, das wird länger dauern. Ich kann Sie auch nicht stören. Ach. Frau Döring wollte eine Aufstellung meiner Ferienprovisionen machen. Ja, ja, das sagte sie mir, aber es ist ihr noch nicht möglich gewesen. Sie hat es mir aber heute Morgen versprochen. Es ist ihr sehr viel dazwischen gekommen. Dann ist vielleicht nicht sicher, dass sie heute noch dazukommt. Nein, das ist ganz und gar nicht sicher. Ist Cecilius nicht hier? Nein, das sehen Sie doch. Wo kann ich ihn jetzt erreichen? Weiß ich nicht. Was wollen Sie denn? Herr Cecilius hatte mir freundlicherweise zugesagt, mir bei einer Zeichnung zu helfen. Wann hat er Ihnen denn das freundlicherweise zugesagt? Vor 2 Stunden ungefähr. Ach so, vor 2 Stunden. Das hat er freundlicherweise bestimmt schon längst wieder vergessen. Pförtner. Ja, wer? Fräulein Behrendt, hier ist ein Herr Altmann, der Sie sprechen möchte. Ach so. Ach, sagen Sie ihm doch bitte, dass ich noch nicht dazu gekommen wäre, ja? Ich hätte noch keine Zeit gehabt. Ja, ist gut. Dankeschön. Fräulein Behrendt lässt Ihnen sagen, Sie wäre nicht dazugekommen und Sie hätte noch keine Zeit gehabt. Noch keine Zeit gehabt? Also wieder nicht. Hat sie wirklich gesagt, sie hätte noch keine Zeit gehabt? Natürlich, warum? Das sind doch jetzt 2 Stunden her und in 2 Stunden hat man doch schon mal ein paar Minuten Zeit, wenn man will. Kann ja was dazwischen gekommen sein. Ja, das kann es. Aber wahrscheinlich wollte sie gar nicht richtig. Das ist bei allen Leuten so. Ein paar schöne, glatte Worte und was mehr ist, wird schon zu viel. Wollten Sie noch was? Nein, ich will nichts mehr. Vielleicht müssten Sie mal einen Tag mein Leben führen. Vielleicht müssten Sie mal sehen, wie es bei uns ist. Vielleicht müssten Sie es mal hören. Sie können nicht im Durchgang stehen bleiben, Mann. Ich gehe schon, ich gehe schon. Ja, sie müsste es mal hören. Ich müsste ihr das alles mal sagen. Ich müsste noch mal mit ihr reden. Ich muss noch mal ins Werk. Aber am Pförtner da, da komme ich nicht vorbei. Ich muss versuchen, irgendwo heimlich reinzukommen. Es tut mir schrecklich leid, Herr Altmann, aber ich habe wirklich noch keine Zeit gehabt. Ich glaub's Ihnen ja, Fräulein Behrendt. Ich wollte ja auch nur noch mal sagen, wie es bei mir aussieht. Vorhin war da so wenig Zeit dazu. Wissen Sie, ich habe nur schon 1 Jahr keine Arbeit mehr gehabt. 1 Jahr schon? Die Zeichnungen müssen heute noch fertig werden. Heute noch fertig werden. Und die Fürsorge reicht nicht aus. Bis jetzt hat meine Frau ja Putzstellen gehabt. Aber nun ist sie zusammengeklappt. Ach, das ist ja schrecklich. Ankomme 16.05 Uhr. 16.05 Uhr. Vorläufig kann sie nicht mehr arbeiten. Und wenn vorher schon viel zu wenig war, jetzt reicht's überhaupt nicht mehr. Das kann ich mir denken. Ich muss jetzt wieder Arbeit kriegen. Nicht nur wegen des Geldes. Man verliert ja allmählich jedes Zutrauen zu sich selbst. Kann ich mir vorstellen. Das ließe sich wohl alles noch ertragen, wenn die Kinder nicht da wären. Ohne Kinder wäre das alles viel einfacher. Dann könnte man auch einfach Schluss machen, wenn es zu arg wird. Aber sagen Sie sowas doch nicht. Warum soll ich es denn nicht sagen, wenn es so ist? Armut lässt sich ertragen, wenn man Hoffnung haben kann, Fräulein Behrendt. Aber ich habe nun wohl kein Glück mehr und... Auch keine Aussichten. Seien Sie doch nicht so verzweifelt, Herr Altmann. Sie werden schon wieder Arbeit kriegen. Ich kann nicht mehr dran glauben. Wenn man älter wird, wird man ohnehin nicht mehr gern genommen. Da habe ich doch meine letzte Stelle von einem Tag zum anderen verloren. Sie verstehen schon. Haben Sie was angestellt? Das war mal mit mir durchgegangen. Ich habe einiges gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen, und die Geschichte hängt mir nur nach. Aber Sie sind doch immer so ein ruhiger und zuverlässiger Mensch gewesen. Ich weiß das von Vater her. Ich war, Sie wissen das von Ihrem Vater her. Mhm. Bitte sagen Sie es doch dem Fräulein im Personalbüro. Sagen Sie ihr doch, dass ich bei Ihrem Vater früher gearbeitet habe und dass Sie mich genau kennen. Ja, ich werde es ihr sagen. Ich gehe gleich zu ihr. Die Zeichnungen müssen heute fertig werden. Das heißt, im Augenblick kann ich hier nicht fort. Aber wenn Sie nicht gleich gehen, wird es womöglich zu spät. Naja, allerdings, ich muss mal sehen. Dann komme 16 Uhr. Wenn Sie es bis 4 Uhr geschafft haben, können Sie gehen. Also, ja, ich spreche mit ihr, sobald es möglich ist. Jetzt geht es wirklich nicht? Nein, ich muss hier auf jemand warten. Da kann der denn nicht einen Augenblick auf Sie warten? Nein, das geht nicht. Herr Altmann, so leid es mir tut und so gern ich Ihnen ja auch helfen möchte, aber vorläufig bin ich hier an meinen Platz gebunden. Aber Sie wollen mir doch helfen. Natürlich will ich das. Aber wenn man will, dann findet man auch die paar Minuten Zeit dazu. Verstehen Sie mich doch, ich kann in diesem Augenblick mich nicht freimachen. Später selbstverständlich. Na ja, dann wird es ja wohl doch wieder nichts werden. Warum nicht? Weil Sie wahrscheinlich später auch keine Zeit haben werden. Wieso? Wenn man wirklich helfen will, dann hilft man gleich. Ach, Sie meinen, ich will nicht? Ja, dann hat es auch keinen Sinn mehr, dass wir überhaupt noch miteinander reden. Was hat man nun davon? Was war denn los? Ich hatte dem eine Gefälligkeit versprochen, aber ich war noch nicht dazu gekommen. Nun ist er böse? Ja, und dabei helfe ich doch wirklich immer, wenn ich kann. Bloß mir hilft keiner. Was denn? Der Cilius ist immer noch nicht hier gewesen? Immer noch nicht. Und er bleibt mit den Anjaben? Weiß auch nicht, bleibt verschwunden. Langsam wird's aber Zeit, wenn du noch fertig werden willst. Ja, höchste Zeit. Hast du Cilius gesagt, wie du in der Klemme sitzt? Ich habe ihm das Telegramm gezeigt. Aber du hast ihm nicht gesagt, um was es dabei geht? Nein, das habe ich nicht. Aber ich werde es ihm noch sagen. Ich werde ihm alles sagen. Ich laufe gleich los. Irgendwo werde ich ihn ja finden. Ja, ich weiß. Ich habe aber noch keine Zeit gehabt. Ich sitze vollkommen fest, Herr Cilius. Und bitte gehen Sie jetzt mit mir. Wir können den Termin nicht einhalten. Jetzt? Nein, ganz unmöglich. Aber ich muss doch um 4 am Bahnhof sein. Ich verliere sonst einen Menschen für immer. Einen Menschen für immer? Warum sollten Sie ihn verlieren? Wir hatten uns zerstritten, und wenn ich jetzt ihn nicht noch einmal sehe und wenn wir uns nicht noch einmal aussprechen könnten, bevor er so weit und so lange wegfährt, geht alles todsicher in die Brüche. Dann ist mein Leben verfuscht. Na. Um 18 Uhr ist das Geld da. Durch die Liebe wird das Leben so leicht noch nicht verfuscht. Da gibt's anderes. Möglich. Aber glauben Sie mir, Herr Cilius, ich würde hier einfach alles im Stich lassen und loslaufen. Es machte mir nichts aus, wenn man mich hinterher rausschmisse, aber ich muss ja meine Mutter miterhalten. Ihre Mutter? So. Ja, das wusste ich natürlich nicht. Sehen Sie, und darum wage ich auch nicht zum Chef zu gehen. Der darf das nicht erfahren, dass ich was verbummelt habe. Wahrscheinlich wäre dann meine Kündigung fällig. Na, beruhigen Sie sich doch, Kindchen. Ich bringe das schon in Ordnung. Helfen Sie mir bestimmt. Bestimmt. Um 18 Uhr ist das Geld da. Sonst erfolgt Anzeige. Ich muss nur schnell noch mal in die Buchhaltung. Oh, bitte gehen Sie doch jetzt erst mit mir. Es dauert nicht lange. Meinetwegen können Sie auf mich warten. Wir kommen nicht weiter ohne Sie. Ich muss allerdings auf dem Wege zum Zeichenbüro in die Montagehalle sehen. Aber das hätte doch noch ein paar Minuten Zeit. Nein, das hat es nicht. Die Leute warten auf aber mich. Aber dann warten Sie eben ein bisschen länger. Hören Sie mal, ich kann doch Ihretwegen nicht einfach den Betrieb liegen lassen. Aber Herr Cilius, Sie müssen mir doch sofort helfen. Sie wissen doch, was es für mich gilt. Ja, aber es dürfte Ihnen eigentlich genügen, dass ich bereit bin, Ihnen zu helfen. Aber wenn es zu spät wird, bin ich aufgeschmissen. Sie können mich doch nicht einfach so im Stich lassen. Bitte Schluss jetzt. Ich komme, wenn ich Zeit habe. Und nun lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Sie glaubt, sie hätte schon Grund, verzweifelt zu sein. Die weiß noch nicht, was wirklich Grund zur Verzweiflung gibt. Aber das wissen ja die meisten nicht. Und die Frau Döring scheint es auch nicht zu wissen. Herr Cilius, ja? Ich suche Sie schon überall. Warum? Ich werde dauernd angerufen. Sie sollen sofort in die Montagehalle kommen. Ja, sagen Sie Bescheid. Ich bin in 10 Minuten da. Es wurde aber gesagt, es wäre sehr dringend. Ich weiß, dass es ganz dringend ist, aber es gibt für mich noch Dringenderes. Sagen Sie, ich komme in 10 Minuten. Ich muss erst noch mal zur Frau Döring gehen. Muss ich den wahren Grund sagen. Ich muss das Geld heute haben. Ich bedauere es wirklich, Herr Cilius, aber es ist mir ständig etwas in die Quere gekommen. Frau Döring, ich behellige Sie nur, weil ich keinen anderen Ausweg sehe. Ich glaube es Ihnen. Wir müssten noch alles zur Übernahme vorbereiten. Vorbereiten. Es wächst mir über den Kopf. Ja. Frau Döring, ich habe Ihnen vorhin nicht die volle Wahrheit gesagt. Nicht die volle Wahrheit? bedarf dringender Schonung. Ich verstehe Sie nicht. Mein Junge war in einer kaufmännischen Lehre. Wir stehen vor einem Rätsel, wie das geschehen konnte. Also kurz heraus, er hat Geld unterschlagen. Mein Gott. Ich habe sein Schiff himmelhoch gebeten, keine Anzeige zu erstatten. Und das Schiff? War einverstanden. Ich musste mich aber verpflichten, das Geld sofort zu ersetzen. Ich verstehe. 8 Tage lang habe ich ihn vertrösten können, aber jetzt geht's nicht mehr. Nicht einen Tag. Machen Sie doch bitte die Provisionsaufstellung gleich fertig. Ich muss das Geld heute haben. Ja, wenn's so ist. Der Urlaubstausch muss bis zum Nachmittag geklärt sein. Nein. Nein, im Moment geht's nicht. Ich muss noch etwas Dringliches erledigen. Wenn ich das Geld heute nicht mehr bekomme, ist dem Jungen das Leben verfuscht. Ja, allerdings, ich will's ja versuchen, aber... Können Sie das noch schaffen? Rapide Verschlimmerung, Gefahr einer Lähmung. Nein, Sie müssen sich noch gedulden. Ich darf das Dringlichste nicht liegen lassen. Ja, gibt's denn noch was Dringlicheres? Die Zukunft eines jungen Menschen. Der Frieden einer ganzen Familie stehen auf dem Spiel. Kapieren Sie das denn nicht? Das kapiere ich durchaus. Aber kapieren Sie auch, dass ich zuerst meine Pflicht erfüllen muss? Aber wenn noch mehr Zeit vergeht, kommt doch die Anweisung nicht mehr bis zum Kassenschluss durch. Sehen Sie das doch bitte ein. Ja, bitte, ich sehe es ein. Ich bin ja nicht schwer vom Begriff. Trotzdem kann ich das andere nicht liegen lassen, wenn ich noch für Gefälligkeiten jetzt Zeit übrig haben soll. Also halten Sie mich doch nicht länger auf. Mir noch grob kommen, wenn ich zu einer Gefälligkeit bereit bin. Zu einer sehr großen Gefälligkeit. Weiß schon nicht, wie ich alles rechtzeitig schaffen soll. Vor allem muss ich Gewissheit haben, ob der Urlaubstausch möglich ist. Ich werde die Müller noch mal anrufen. Nein, ich gehe selbst zu ihr. Sonst werde ich doch nur wieder vertröstet von denen. Dr. Ellinger hat aber bis jetzt noch keine Zeit gefunden, Frau Döring. Es handelt sich ja nur um sein Einverständnis mit einem Urlaubstausch. Mit dem Urlaubstausch? Ja, der Betrieb würde in keiner Weise darunter leiden. Es würden keinerlei Störungen dadurch entstehen. Herr Direktor könnten da ganz unbesorgt sein. Bitte würden Sie ihm das sagen. Ja, gut, ich werde es ihm sagen. Fräulein Müller, einen Augenblick noch. Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Sie werden ja nicht darüber reden. Dieser Urlaubstausch, das ist nicht etwa eine Laune von mir. Ich bin überarbeitet. Ich soll auf ärztliches Anraten hin aussparen. Dann lassen Sie sich doch krank schreiben. Nein. Oder reichen Sie einen Test ein? Nein, das möchte ich nicht. Gerade das möchte ich ja nicht. Das heißt dann vielleicht, die ist krank und die ist alt und die taugt nichts mehr. Die wird jetzt mal auf so einen kleinen, ruhigen Posten gesetzt und bei der nächsten Gelegenheit, da wird sie absorbiert. Aber das ist doch Unsinn. Nein, das ist kein Unsinn. Leider nicht. Ist wirklich so. Sie sind noch jung, Fräulein Müller, Sie... Sie haben noch nicht die Erfahrung wie ich. Fräulein Müller, ich brauche die Protokolle nochmal. Ich suche sie sofort heraus, Herr Direktor. Frau Döring? Ja, Herr Direktor, erlauben Sie bitte, Herr Direktor. Frau Döring kommt wegen eines Urlaubstausches. Ja. Wegen eines Urlaubstausches? Es geht um Ihre Position. Hören Sie mal zu, Frau Döring. Für private Sonderwünsche habe ich jetzt keine Zeit. Im Übrigen können Sie nicht unbestellt hierher kommen. Entschuldigen Sie, Herr Direktor, aber wenn ich Ihnen nur schnell erklären dürfte... Nein, dürfen Sie nicht. Wir müssen uns alle der Betriebsordnung fügen. Die Ordnung ist schließlich die erste Voraussetzung einer reibungslosen Zusammenarbeit. Die Interessen des Werkes dürfen niemals unter dem Persönlichen leiden. Urlaubstausch. In diesem Augenblick kommt man mir mit Urlaubstausch. Ich stehe vor Entscheidungen von beitragender Bedeutung. Ich weiß nicht, was ich zuerst tun soll, und sowas kommt mit Urlaubstausch. Ich habe, weiß Gott, Verständnis für meine Angestellten. Wahrscheinlich habe ich immer zu viel Verständnis für sie gehabt. Sonst würde man es wohl nicht riskieren, mir mit privaten Wünschen die Bude einzulaufen. Die Protokolle, Herr Direktor. Danke. Was ist eigentlich der Döring in die Krone gefahren? Na, sie scheint überarbeitet zu sein. Na und? Ich bin auch überarbeitet. Es ist keine Erklärung, es ist keine Entschuldigung. Ich glaube, der Arzt hat Frau Döring geraten, auszusparen. Bitte, wenn es gesundheitliche Gründe sind, dann muss sie einen Attest einreichen. Das möchte sie nicht. Sie möchte nicht, dass es heißt, sie sei krank. So. Sie wissen nun, um was es morgen geht. Bitte, warum möchte sie das nicht? Sie bangt wohl um ihre Stellung. Bangt um ihre Stellung? Es geht um ihre Position. Entweder ist Frau Döring krank, dann kann sie natürlich nicht arbeiten, oder sie ist nicht krank, dann muss sie ihren Dienst versehen. Klarer Fall. So, Fräulein Müller, ich brauche Sie jetzt nicht mehr. Die denken natürlich, der hat gut reden, der sitzt oben auf. Der kann machen, was er will. Haben die eine Ahnung? Ich wollte, es wäre so. Ich wollte, es wäre bei mir alles so einfach, wie es bei denen ist. Ich wollte, ich hätte mein fest umrissenes Arbeitspensum und könnte dafür am letzten meine Gehaltstüte in Empfang nehmen. Aber ich kann nicht mal zu Hause bleiben, wenn ich wirklich krank bin. Ich kann es mir nicht leisten, einen Tag nur fortzubleiben. Ich muss hier sitzen, bis ich vom Stuhl falle. Den anderen bleibt immer noch eine Chance, wenn sie mal rausgeflogen sind. Einen Angestellten oder einen Arbeiter einzustellen, ist kein Risiko. Aber die Leitung eines Werkes vertraut man keinem Manne wieder an, der schon mal... Herr Direktor? Ja, was ist? Vergessen Sie bitte nicht das Essen. Ich esse heute nicht. Ich habe keine Zeit dafür übrig. Ich rufe Sie, wenn ich Sie brauche. Ich bin sehr oft nicht zum Essen gekommen. Ich selbst war mir nie sehr wichtig. Ich habe immer nur und zuerst für das Werk gelebt. Ich habe meine Erfahrung, meine ganze Kraft, meine besten Jahre in dieses Werk gesteckt. Und ich habe dieses Werk zu dem gemacht, was es heute ist. Aber das alles zählt nur plötzlich nicht mehr. Es zählt allein noch, dass ich mal Fehlschläge hatte, dass Verluste aufgetreten sind, dass das Werk nicht ganz so rentabel gearbeitet hat, wie man es unter meiner Leitung für selbstverständlich hielt. Und warum war man mal nicht voll leistungsfähig, hat man mal nachgelassen, hat man vielleicht sogar mal versagt? Weil man ausgepumpt war von der jahrelangen Überanstrengung auf diesem Posten. Aber alle Gründe und Erklärungen werden mit der billigen Ausrede abgeschnitten. Die Interessen des Werkes dürfen niemals unter dem Persönlichen leiden. Fräulein Müller. Herr Direktor? Terminkalender, bitte. Sofort. Was liegt heute noch vor? Ich habe zunächst alles abgesagt, bis auf den Bericht des Vertriebsleiters. Gut. Herrn Hartwig möchte ich danach auch noch sprechen. Eine Personalfrage muss geklärt werden. Ja, ich rufe Herrn Hartwig dann an. Und wenn er hier ist, erinnern Sie mich an Frau Döring. Ja. Es tut mir leid, dass ich Sie so angefahren habe. Sie ist, glaube ich, schon ziemlich lange im Betrieb, ja? 18 Jahre, soviel ich weiß. 18 Jahre, so. Sie hat niemals Grund zur Klage gegeben? Na, ich werde das wieder einrenken. Ich bin kein gedankenloser Egoist, der sich über andere einfach hinwegsetzt. Ich gehöre nicht zu denen, die die Interessen des Werkes als Ausrede benutzen. Ich vergesse nicht, dass ich mit jeder Handlung vor mir selbst als Mensch bestehen muss. Hin und wieder wird man natürlich nervös, weil es einem über den Kopf wächst. Verständnis war ja auch nicht zu erwarten. Direktor kann gar kein Verständnis für einen Angestellten haben. Der Abstand ist viel zu groß. Lebenskreise sind zu verschieden, das sind zwei Welten. Die Döring ist eine alte Jungfer, die braucht sie, um niemanden zu sorgen. Die weiß nicht, was es heißt, Kinder zu haben. Wie soll sie wissen, dass mir der Junge wichtiger ist als ich mir selbst? Ein älterer, nüchterner Mensch, der sich nicht vorstellen kann, was das für mich bedeutet. Und vielleicht hat sie auch einen Kopf voll Sorgen. Andere Sorgen natürlich als ich, aber es sind ja schließlich auch Sorgen. Im Grunde ist sie doch ein guter Kerl, denn ich kenne sie ja von früher her. Und dass ich hier Arbeit kriege, glaube ich ja nicht. Aber ich glaube doch, dass die Bernd für mich gesprochen hat. Und wenn ich es mir recht überlege, dann ist da schon was. Dann ist doch mal endlich einer da, der wenigstens versucht hat, einem zu helfen. Da weiß man doch, dass man nicht von allen allein gelassen wird. Da kann man doch wieder ein bisschen Hoffnung kriegen. Ich habe die Lorenz nicht angetroffen. Ich gehe nachher noch mal ins Personalbüro rüber. Silius kommt ja wohl doch nicht mehr. Ich sehe schon kommen, ich krieg das Geld nicht. Ja, also für den Fall, dass man mich suchen sollte, ich bin in der Montagehalle und danach im Zeichenbüro bei Fräulein Behren. Wahrscheinlich habe ich mich nun ganz unnötig abgehetzt. Immerhin ist schon beinahe alles geschafft. Nur dieses hier noch und die Aufstellung für Herrn Cilius. Soll ich jetzt Herrn Hartwig anrufen, Herr Direktor? Ja, sagen Sie ihm, dass er kommen möchte. Ja, und ich sollte Sie auch noch einmal an Frau Döring erinnern. Ach so, ja. Ja, ich bringe das in Ordnung. Bei Dr. Ellinger? Leinburg. Ach, gnädige Frau, Moment bitte. Herr Direktor, Frau von Leinburg. Ja? Ellinger? Nun störe ich Sie heute schon zum zweiten Mal. Stören? Muss ich da wirklich widersprechen? Ja, müssen Sie. Also ich freue mich unsagbar, dass Sie an mich denken. Ich habe aber nicht nur sehr viel an Sie gedacht. Ich habe auch sehr viel über Sie gesprochen. Gutes? Nur Gutes. Ja? Ja, Onkel Steinitzer übrigens auch. Wieso? Der Konsul kennt mich doch gar nicht. Dem Rufe nach schon. Ach, das ist sehr schmeichelhaft. Er möchte Sie mal persönlich kennenlernen. So, ich stehe ihm selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Dann kommen Sie doch heute hierher. Sehr gern. Sie müssten aber sofort kommen. Er ist nämlich nur bis 5 Uhr hier und kann auch nicht länger bleiben. Ach so. Na, und wer weiß, wann einmal wieder hierher kommt. Ich fahre sofort los. Wann kann ich dort sein? Augenblick. 5 Minuten dauert es, bis ich hier wegkomme. 10 Minuten fahre ich bis zu meiner Wohnung. Viertelstunde umziehen. Halbe Stunde Fahrt bis zum Gut. Das sind zusammen eine Stunde. Um 4 bin ich dort. Bis 5 bliebe dann noch eine Stunde. Und in der Stunde kann sehr viel besprochen und vielleicht sogar entschieden werden. Auf Wiedersehen, Dr. Ellinger. Auf Wiedersehen, liebe gnädige Frau. Fräulein Müller, sagen Sie unten Bescheid. Ich brauche in 3 Minuten meinen Wagen. Ich fahre aber selbst. Dann klingeln Sie meine Haushälterin an. Sie soll alles bereithalten. Ich muss einen Rekord im Umziehen aufstellen. Hier blasen Sie alles ab. Verschieben Sie es auf übermorgen. Aber bleiben Sie noch hier. Vielleicht komme ich abends noch mal her. Wenn nicht, gebe ich Ihnen Nachricht. Frau Döring, der Direktor ist eben weggefahren. So? Dann ist er also endgültig aus. Tja, tut mir leid. Ihres wegen. Hat mir allerdings kaum noch Hoffnung gemacht, aber doch immer noch zu viel. Na, lassen Sie den Kopf nicht hängen. Die Zeit geht ja schnell vorüber. Und wenn ich zurück bin... Ja, dann... ja, natürlich. Hab gar keinen Grund, verzweifelt zu sein. Aber Sie sind sehr enttäuscht, was? Ja. Bin ich. Hatte nicht erwartet, dass mich Dr. Ellinger so einfach beiseite schieben würde. Hätt's mir eigentlich denken können. Ja. Was war da nur noch? Ach so, ja, die Aufstellung für Herrn Sirius. Dringend Schonung und Ruhe. Rapide Verschlimmerung des Leidens möglich. Gefahr einer Lähmung. Nein. Nein, ich kann jetzt nicht mehr. Tut mir sehr leid für Herrn Sirius, aber ich muss es beiseite schieben. Ich weiß bestimmt, Herr Sirius. Frau Döring hat mit Herrn Schneider über ihre Sache nicht gesprochen. Sie hat ihm auch keine Aufstellung übergeben. Vielleicht kommt sie noch damit. Möglich, aber wenn auch. Heute können Sie das Geld nicht mehr bekommen. Die Kasse schließt jetzt. Dann hat sie mich also tatsächlich sitzen lassen. 10 Minuten hätte es sie gekostet, aber nein, was geht mich das alles an? Na schön. Ja, dann will ich jetzt endlich ins Zeichenbüro gehen. Ich muss erst mal in Ruhe überlegen, was ich dem Mann heute Abend sage. Wenn es auch wenig Sinn hat, zu ihm gehen muss ich auf alle Fälle. Ich kann es nicht ändern, die Bernd muss sehen, wie sie zurechtkommt. Ich finde das merkwürdig von Silius. Ja, zum Bahnhof komme ich nun auch nicht mehr rechtzeitig. Du kannst ja ein Telegramm aufgeben, das am Zug ausgerufen wird. Ja, dann habe ich auch schon gedacht. Schade, dass ich dir nicht helfen kann. Ja, schade. So, ich gehe noch mal zur Personalabteilung. 15:50, halbe Stunde Aufenthalt, erwarte dich am Zug. Nein, ich gehe nicht zu Lorenz. Ist schon zu spät. Außerdem finde ich ja jetzt doch nicht mehr die richtigen Worte, die dem Mann vielleicht helfen könnten. Alfred Altmann? Ja? Ihre Bewerbung ist nicht berücksichtigt worden. Bitte, hier sind Ihre Papiere. Der nächste, Heinrich Meyer. Hat Fräulein Behren mit Ihnen gesprochen? Fräulein Behren? Warum sollte sie mit mir gesprochen haben? Sie wollte meinetwegen mit Ihnen reden. Nein, sie hat mir nichts gesagt. Sie hat nichts gesagt? Keine Arbeit, das ist Ausmittel. Sie hat nichts gesagt. Einfach nichts gesagt. Sie hat wahrscheinlich gar nicht zugehört, als ich ihr gesagt habe, wie schlecht es mir geht. Oder sie hat zugehört und es war ihr ganz egal, dass es mir so schlecht geht. Mir ist jetzt auch alles ganz egal. So, aus der Stadt wäre ich jetzt endlich raus. Endlich raus aus dem Gewühl. Jetzt habe ich freie Fahrt. Was denn, gleich 4? Ich schaffe es nicht mehr rechtzeitig. Komme mindestens eine Viertelstunde zu spät, wenn ich auf der Hauptstraße bleibe. Ich biege hier rechts ein. Sein Dreckweg, aber er schneidet ab. Spare mindestens 5 bis 10 Minuten. Mir ist jetzt auch alles ganz egal. Es ist mir egal, dass es in Strömen regnet. Es ist mir egal, dass ich bis auf die Knochen nass werde. Es ist mir auch egal, wenn ich mit dem Rad im Dreck stecken bleibe. Es ist mir sogar egal, was nun Anna sagen wird, dass ich wieder keine Arbeit gekriegt habe. Es ist mir alles ganz egal. Verfluchter Dreckweg. Was ist denn das da vorn? Ein Radfahrer anscheinend. Blöder Kerl. Ist aber haarscharf vorbeigegangen. Den hätte ich beinahe erwischt. Diesen blöden Kerl mit seinem Fahrrad. Passen Sie gefälligst auf, halten Sie sich rechts. Hängt sich eine Plane über, guckt nicht nach rechts und nach links, bleibt mitten auf der Straße, so ein blöder Kerl. Ich glaube, eben war es dicht dran, beinahe hätte ich drunter gelegen. Na, wäre mir auch egal gewesen. Der hat's aber eilig. Das ist auch einer von denen, die hinter der Zeit herjagen. Ja, das ist nun das Einzige, was ich mehr habe als die. Ich habe Zeit. Viel Zeit. Sehr viel Zeit. dann doch verkehrt, dass ich diesen Weg genommen habe. Die Schmierseite. Verfluchter Drecksweg. Trotzdem langsamer darf ich nicht fahren. Das hat noch gefehlt. Bruch. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Was mache ich jetzt? Wie komme ich weiter? Hier kommt doch kein Wagen durch. Bis ich in dem Regen beim nächsten Telefon bin, ist es zu spät. Verflucht noch eins. Wenn jetzt einer käme, der mir hier raushilfe, der könnte meine ganze Brieftasche haben, noch was dazu. Aber es kommt keiner. Doch, da kommt einer, der Radfahrer. Der muss mir helfen. Hallo, ich sitze hier fest. Wissen Sie, wo hier der nächste Telefonanschluss ist? Ich muss anrufen. Ich muss ein Taxi haben. Würden Sie für mich mal anrufen? Oder können Sie mir Ihr Fahrrad leihen? Hey, nun warten Sie doch. Ich gebe Ihnen was dafür. Hallo, Mann. Ich gebe Ihnen anständig was. Nun halten Sie doch an. Herrgott, Menschenskind. Sie können doch nicht einfach einen anderen im Dreck sitzen lassen. Es kostet Sie doch nur ein paar Minuten. Keine Zeit. Auf NDR1 hörten Sie Terminkalender, ein Hörspiel von Max Gundermann. Die Musik komponierte Siegfried Franz. Die Personen und ihre Sprecher waren Dr. Ellinger, Heinz Klevenow. Freundin Dr. Ellingers, Rosemarie Gerstenberg. Sekretärin Dr. Ellingers, Viola Wahlen. Frau Döring, Inge Meisel. Arzt, Günther Bobrick. Ein Kollege, Werner Runzhagen. Zilius, Georg Eilert. Gläubiger Kurt Klopsch, Werkmeister Herbert Aie Böhme, Fräulein Behrendt Ann Höhling, Freund Fräulein Behrendts Hans Irle, Abteilungschef Heinz Klingenberg und Kollegin Margret Neuhaus. Ferner wirkten mit Erich Weyer, Luise Dorsey, Hermann Kneer, Rudolf Fenner, Vera Schult, Anna Blask, Marga Maßberg und Günter Dockerill. Regie führte Fritz Schröder-Jahn. Sie hörten eine Produktion des NWDR Hamburg aus dem Jahre 1953. Wir haben noch ein bisschen Zeit, meine Damen und Herren, für ein Stück von Johannes Brahms, Rhapsodie in H-Moll. Auf NDR 1 hören Sie jetzt die Nachrichten. Es ist 22 Uhr, Bonn. Auch der Haushaltsausschuss des Bundestages hat der Entwicklung des neuen europäischen Jagdflugzeuges Jäger 90 zugestimmt. Die Abgeordneten von CDU, CSU und FDP billigten gegen das Votum von SPD und Grünen am Abend die Freigabe von knapp 6 Milliarden Mark für die Entwicklungsphase des neuen Flugzeuges, das von der Bundesrepublik, Großbritannien, Spanien und Italien gemeinsam konstruiert werden soll. Zuvor hatte schon der Verteidigungsausschuss dem Projekt zugestimmt. Ende des nächsten Jahrzehnts soll die Bundesluftwaffe etwa 200 der neuen Kampfflugzeuge erhalten. Die Beschaffungskosten dafür werden derzeit auf 16,5 Milliarden Mark geschätzt. Beirut. Nach 3 Jahren Geiselhaft im Libanon sind die Franzosen Marcel Fontaine, Marcel Carton und Jean-Paul Kaufmann heute von ihren schiitischen Entführern freigelassen worden. Sie wurden im muslimischen Westteil von Beirut Vertretern der französischen Behörden übergeben. Das Innenministerium in Paris bestätigte am Abend offiziell die Freilassung. Innenminister Pasqua sagte, die 3 Männer seien in Begleitung eines französischen Unterhändlers an einem sicheren Ort im Libanon. Die 3 Franzosen, 2 Diplomaten und 1 Journalist waren seit 1985 in der Gewalt der pro-iranischen Organisation Islamischer Heiliger Krieg. Mit ihrer Freilassung sind jetzt alle im Libanon verschleppten Franzosen wieder auf freiem Fuß. Der Forscher Michel Seurat war von den Entführern im vergangenen Jahr umgebracht worden. Jerusalem. Die israelischen Streitkräfte haben ihre Militäraktion im Südlibanon beendet. Das Oberkommando teilte mit, die Soldaten seien in ihre Stützpunkte zurückgekehrt. Vor dem Abzug hatten sich israelische Truppen schwere Gefechte mit schiitischen und pro-iranischen Milizen geliefert. Dabei kamen nach Angaben aus Jerusalem etwa 40 Menschen ums Leben, darunter auch 3 israelische Soldaten. Die Israelis waren am Montag in den Südlibanon vorgestoßen, wo sie mehrere Dörfer nach Guerillakämpfern durchsuchten. In den letzten Monaten hatten immer wieder Guerillagruppen versucht, die Grenze nach Nordisrael zu überqueren und dort Anschläge zu verüben. Warschau. Die katholische Kirche Polens will zwischen den streikenden Arbeitern und der politischen Führung vermitteln. In einer heute veröffentlichten Erklärung der Bischofskonferenz wird zum Dialog gemahnt. Die Regierung in Warschau könne die Probleme des Landes nicht ohne Beteiligung der gesellschaftlichen Kräfte lösen und müsse deshalb mit ihnen Gespräche führen. Im Auftrag der katholischen Kirche begaben sich Vermittler auf die Danziger Leninwerft und in das Stahlwerk Nowa Huta bei Krakau und nahmen Gespräche mit den Streikkomitees auf.